dein Herz das Schweigen, Liebling. Willst du dich belügen und dein Herz betrügen, Liebling? Will auch dein Mund noch nichts von Liebe wissen? Dein zarter Blick spricht längst von heißen Küssen. Singen leis die Geigen, kann dein Herz das Schweigen, Liebling? Musst du dich nicht mehr wehren und musst mich erhören, Liebling? Ich fühl's, ich fühl's, die Liebe ist nah. Singen leis die Geigen, sagt dein Herz mir endlich ja.